Zeiten, Gandalf. In diesen Zeiten geschehen Wunder über Wunder. Einige habe ich schon erlebt, seit ich mein Haus verließ, und nun sehe ich hier mit eigenen Augen noch ein anderes Volk aus der Sage. Sind dies nicht die Halblinge, die man bei uns manchmal auch die Hobbitlan nennt? »Hobbits, wenn es Ihnen nichts ausmacht, Herr König«, sagte Pippin. »Hobbits«, sagte Theoden, »eure Zunge klingt ein wenig fremd, doch der Name scheint mir mundgerecht. Hobbits, nichts, was ich je von euch hörte, kam der Wahrheit nahe.« Und Pippin stand auf und machte eine tiefe Verbeugung. »Sie sind sehr gütig, Herr König, oder jedenfalls hoffe ich, Ihre Worte so auffassen zu dürfen«, sagte er. »Doch dies nun ist auch ein Wunder, jedenfalls für mich. Viele Länder habe ich gesehen, seit ich aus meiner Heimat fortgegangen bin, doch nirgendwo Leute getroffen, die je irgendeine Geschichte über Hobbits gehört hätten.« »Mein Volk ist vor langer Zeit aus dem Norden gekommen«, sagte Theoden. »Doch ich muss dich enttäuschen. Auch wir kennen keine Geschichten über Hobbits. Allein so viel erzählt man bei uns, dass in einem fernen Land hinter vielen Bergen und Flüssen das Halblingsvolk lebe, das in Höhlen, in Sanddünen wohne. Doch Sagen von ihren Taten kennen wir nicht. Es heißt vielmehr, sie täten wenig und entzögen sich menschlichen Blicken dank ihrer Fähigkeit, im Nu zu verschwinden. Und außerdem könnten sie ihre Stimmen so verstellen, dass sie wie das Zwitschern der Vögel klingen. Aber mir scheint nun, es gäbe wohl noch einiges mehr über sie zu sagen.« »Das allerdings, Herr König«, sagte Merry. »Zum Beispiel«, sagte Theoden, »hatte ich nicht gehört, dass sie Rauch aus dem Munde blasen.« »Das wundert mich nicht«, antwortete Merry, »denn dies ist eine Kunst, deren wir uns erst seit wenigen Generationen befleißigen. Es war Tobold Hornbläser aus Langgrund im Südviertel, der in seinen Gärten zuerst das echte Pfeifenkraut zog, etwa um das Jahr 1070 unserer Zeitrechnung. Wie der alte Tobi zu der Pflanze gekommen sein mag...« »Ihr wisst nicht, in welcher Gefahr ihr schwebt, Theoden«, unterbrach Gandalf. »Diese Hobbits können sich am Rand einer Katastrophe hinsetzen und die Freuden der Tafel erörtern oder von den kleinen Heldentaten ihrer Väter, Großväter und Urgroßväter sowie aller Vettern ersten bis neunten Grades erzählen, wenn ihr sie durch unmäßige Geduld dazu ermutigt. Für die Geschichte des Rauchens ist auch ein andermal noch Zeit. Wo ist Baumbart, Merry?« »Drüben an der Nordseite, glaube ich. Er ist einen Schluck klares Wasser trinken gegangen. Die meisten anderen Ents sind bei ihm und immer noch an der Arbeit, da drüben.« Merry deutete über den dampfenden See. Als sie hinsahen, hörten sie von dort ein Poltern und Rasseln, als stürzte eine Lawine den Berghang herab. Aus weiter Entfernung war ein Hum, Hum zu vernehmen, wie eine Siegesfanfare aus tiefen Hörnern. »Ist Orthanc denn unbewacht?« fragte Gandalf. »Dort ist Wasser«, sagte Merry. »Aber Flinkbaum und einige andere passen auf. Die Pfosten und Säulen in der Ebene sind nicht alle von Saruman aufgepflanzt. Flinkbaum steht, glaube ich, dort am Felsen, nahe beim Fuß der Treppe.« »Ja, da steht ein großer grauer Ent«, sagte Legolas. »Aber seine Arme hängen an den Seiten herab, und er steht so still wie ein Türpfosten.« »Es ist schon Nachmittag«, sagte Gandalf, »und seit heute früh haben wir nichts mehr gegessen. Trotzdem möchte ich mit Baumbart so bald wie möglich sprechen. Hat er keine Nachricht für mich hinterlassen? Oder habt ihr das über euren Flaschen und Tellern vergessen?« »Freilich hat er eine Nachricht hinterlassen«, sagte Merry, »und ich wollte auch darauf zu sprechen kommen, wurde aber durch viele andere Fragen davon abgehalten. Ich sollte sagen, dass der Herr der Mark und Gandalf, wenn sie bitte zum Nordwall reiten wollen, Baumbart dort treffen und ihm herzlich willkommen sein werden. Ich darf hinzufügen, dass sie dort auch einen Imbiss erster Güte vorfinden werden, beschafft und auserlesen von euren ergebensten Dienern.« Er verbeugte sich. Gandalf lachte. »Schon besser«, sagte er. »Nun, Theoden, kommt ihr mit mir zu Baumbart? Wir müssen außen herumreiten, aber es ist nicht weit. Wenn ihr Baumbart seht, werdet ihr vieles erfahren, denn Baumbart ist Fangorn, der Älteste und Oberste der Ents, und wenn ihr mit ihm sprecht, sprecht ihr mit dem Ältesten aller lebenden Geschöpfe.« »Ich komme mit«, sagte Theoden. »Lebt wohl, liebe Hobbits. Mögen wir uns in meinem Hause wiedersehen. Dann sollt ihr mir zur Seite sitzen und mir von allem erzählen, was euch am Herzen liegt, von den Taten eurer Ahnen, soweit eure Zählung zurückreicht, und auch vom alten Tobold und seiner Kräuterkunde will ich dann hören. Lebt wohl.« Die Hobbits verbeugten sich tief. »Also das ist der König von Rohan«, sagte Pippin leise. »Ein feiner alter Knabe und sehr höflich.« Treibgut und Beute. Gandalf ritt mit dem König und dessen Geleit davon, nach Osten abbiegend, um die zertrümmerten Mauern von Isengard zu umrunden. Aragorn, Legolas und Gimli blieben zurück. Sie ließen Arad und Hasufel auf der Suche nach Gras freilaufen und setzten sich zu den Hobbits. »Na also«, sagte Aragorn, »die Jagd ist vorüber, und hier finden wir uns endlich wieder, wo keiner von uns je hinzukommen gedachte.« »Und nachdem die Großen fort sind, um über große Dinge Rat zu halten«, sagte Legolas, »können die Jäger vielleicht ihre eigenen kleinen Rätsellösung erfahren. Bis zum Walde haben wir eure Spur verfolgt. Doch gibt es noch so manches, darüber ich gern die Wahrheit erführe.« »Und da ist auch noch allerhand, das wir von euch wissen möchten«, sagte Merry. »Einiges haben wir zwar von Baumbart, dem alten Ent, gehört, aber bei weitem nicht genug.« »Alles zu seiner Zeit«, sagte Legolas. »Wir waren die Jäger, und ihr solltet als erstes berichten, wie es euch ergangen ist.« »Oder als zweites«, sagte Gimli. »Nach einer Mahlzeit wäre alles viel interessanter. Ich habe eine Kopfwunde, und Mittag ist vorüber. Ihr Herumtreiber könnt einiges wieder gut machen, wenn ihr etwas von der Siegesbeute für uns auftreibt, von der ihr gesprochen habt. Mit Speis und Trank könntet ihr einen Teil eurer Schuld gegen mich begleichen.« »Darüber kann man reden«, sagte Pippin. »Willst du dein Mahl hier einnehmen oder in würdigerem Rahmen, drüben unter dem Torbogen, in den Überresten von Sarumans Wachlokal? Wir mussten unser Picknick im Freien halten, um ein Auge auf die Straße zu haben.« »Weniger als eines«, sagte Gimli. »Aber ein Orkhaus betrete ich nicht, und Orkfleisch oder irgendetwas, das sie in den Klauen gehabt haben, rühre ich nicht an.« »Das würden wir dir auch nicht zumuten«, sagte Merry. »Von den Orks haben wir selbst für den Rest unseres Lebens genug. Aber in Isengard gab es auch viele andere Leute. Saruman hatte noch genug Verstand, seinen Orks nicht zu trauen. Das Tor ließ er von Menschen bewachen, einigen seiner treuesten Diener, nehme ich an. Jedenfalls genossen sie allerlei Vergünstigungen und gute Verpflegung.« »Wozu auch Pfeifenkraut gehörte?« fragte Gimli. »Nein, das glaube ich nicht«, sagte Merry und grinste, »aber das ist eine andere Geschichte, und die kann warten bis nach dem Essen.« »Also, dann gehen wir essen«, sagte der Zwerg. Die Hobbits führten sie unter dem Torbogen hindurch zu einer breiten Tür auf der linken Seite des Tunnels am oberen Absatz einer Treppe. Dahinter lag ein großer Raum mit einigen kleineren Türen auf der anderen Seite, an einer Wand stand ein Herd mit Rauchfang. Der Raum war aus dem Gestein herausgehauen und musste einmal sehr dunkel gewesen sein, denn er hatte nur zum Tunnel hin Fenster. Doch nun fiel etwas Licht herein, denn der Tunnel hatte kein Dach mehr. Im Herd brannte ein Holzfeuer. »Dafür habe ich gesorgt«, sagte Pippin. »Das Feuer hat uns in all dem Nebel ein bisschen aufgemuntert. Viel Reisig gab es nicht, und das Holz, das wir finden konnten, war zumeist nass. Aber der Rauchfang zieht kräftig. Anscheinend geht er durch den Fels hinauf und ist zum Glück nicht verschüttet worden. Ein Feuer kann man immer brauchen. Ich werde euch Toast machen. Das Brot ist leider schon 3-4 Tage alt.« Aragorn und seine beiden Gefährten setzten sich ans eine Ende eines langen Tischs, und die Hobbits verschwanden durch eine der Innentüren. »Da drin ist die Vorratskammer. Zum Glück über dem Wasserpegel«, sagte Pippin, als sie wiederkamen, »beladen mit Tellern, Schüsseln, Bechern, Messern und allerlei Esswaren.« »Und über die Qualität brauchst du nicht die Nase zu rümpfen, Herr Gimli«, sagte Merry. »Das ist kein Orkfraß, sondern Menschenfutter, wie Baumbart sagt. Wer möchte Wein, wer Bier? Drinnen steht ein ganzes Fass, sehr trinkbar. Und hier habe ich erstklassiges getökeltes Schweinefleisch. Oder ich kann auch ein paar Scheiben Schinken abschneiden und braten, wenn ihr wollt. Mit Salat kann ich leider nicht dienen. Die Lieferungen waren in den letzten Tagen etwas unregelmäßig. Danach kann ich euch zum Brot nur noch Butter und Honig anbieten. Zufrieden? Ja, doch, sagte Gimli. Eure Schuld ist schon fast beglichen. Menschenfutter her, und auch die beiden Hobbits kannten gegen einen zweiten Imbiss keine Bedenken. Man muss doch seinen Gästen Gesellschaft leisten, sagten sie. Sehr zuvorkommend seid ihr heute, sagte Legolas, doch wären wir nicht da, würdet ihr vermutlich schon wieder einer dem anderen Gesellschaft leisten. Mag sein, und warum nicht, sagte Pippin. Bei den Orks gab es nichts Leckeres, und in den Tagen vorher auch ziemlich wenig. Es ist eine ganze Weile her, dass wir uns mal richtig satt essen konnten. Anscheinend hat euch das aber nicht geschadet, sagte Aragorn. Ihr strahlt nur so vor Gesundheit. Stimmt, tatsächlich, sagte Gimli und musterte sie eingehend über den Rand seines Bechers hinweg. Ja, euer Haar ist doppelt so dick und kraus wie zuletzt. Und ich möchte schwören, dass ihr ein bisschen gewachsen seid, wenn das bei Hobbits in eurem Alter überhaupt möglich ist. Dieser Baumbart hat euch jedenfalls nicht hungern lassen. Das nicht, sagte Merry. Aber die Ents trinken nur. Und trinken allein macht nun mal nicht satt. Baumbarts Getränke sind zwar nahrhaft, aber ab und zu möchte man doch etwas Festes zwischen den Zähnen haben. Und selbst Limbas ist schmackhafter, wenn man es nicht jeden Tag isst. »Von den Wassern der Ents habt ihr getrunken, wie?« sagte Legolas. »Ah, dann denke ich, dass Gimlis Augen ihn nicht trügen. Seltsames vermelden die Lieder von Fangorns Tränken.« »Ja, viel Seltsames erzählt man von diesem Land«, sagte Aragorn. »Ich hatte es noch nie betreten. Los, erzählt mir mehr davon und von den Ents.« »Die Ents«, sagte Pippin, »die Ents sind... »Na ja, die Ents sind vor allem alle ganz anders. Aber ihre Augen, also, die sind vielleicht merkwürdig.« Er stotterte noch ein wenig herum, aber bald gingen ihm die Worte aus. »Na ja«, fuhr er dann fort, »ihr habt ja aus einiger Entfernung selber ein paar von ihnen gesehen. Jedenfalls haben sie euch gesehen und berichtet, dass ihr unterwegs seid. Und ihr werdet noch mehr sehen, denke ich, bevor ihr wieder fortreitet. Da müsst ihr euch schon selber ein Bild machen.« »Also nein«, sagte Gimli, »warum die Geschichte in der Mitte anfangen? Ich würde gern alles in der richtigen Reihenfolge hören. Angefangen mit dem verrückten Tag, an dem unsere Weggenossenschaft gesprengt wurde.« »Sollst du hören, wenn dazu Zeit ist«, sagte Merry. »Aber erst, wenn ihr mit dem Essen fertig seid, stopft euch die Pfeifen und zündet sie an. Und dann können wir ein Weilchen so tun, als wären wir alle wieder wohlbehalten in Bre oder Bruchtal.« Er holte einen kleinen Lederbeutel mit Tabak heraus. »Davon haben wir haufenweise«, sagte er. »Und ihr könnt euch jeder so viel einstecken, wie ihr wollt, wenn wir gehen. Heute Morgen haben wir etwas Bergungsarbeit geleistet, Pippin und ich. Allerlei Sachen schwimmen hier herum. Pippin hat zwei Fässchen gefunden, die wohl aus irgendeinem Keller oder Lagerhaus hochgeschwemmt worden sind. Als wir sie aufmachten, fanden wir das hier. Pfeifenkraut, wie man sich's besser nicht wünschen kann. Völlig unverdorben.« Gimli nahm etwas, zerrieb es zwischen den Fingern und schnupperte. »Hm, fühlt sich gut an. Und riecht auch gut«, sagte er. »Es ist gut«, sagte Merry. »Mein lieber Gimli, es ist Langgrundblatt. Hornbläsers Warenzeichen waren auf den Fässern. Klarer geht's nicht.« »Wie es hierher gekommen ist? Keine Ahnung. Für Sarumans persönlichen Bedarf vermutlich. Ich hätte nie gedacht, dass es schon exportiert wird. Aber hier kommt es uns gelegen, oder?« »Käme es«, sagte Gimli, »wenn ich eine Pfeife hätte. Aber ach, ich habe meine in Moria verloren, oder schon vorher. War denn in eurer Siegesbeute nicht auch eine Pfeife?« »Nein, leider nicht«, sagte Merry. »Wir haben keine gefunden. Nicht mal hier in den Wachräumen. Diesen Luxus hat Saruman wohl nur sich selbst gegönnt. Und ich glaube nicht, dass es Sinn hätte, am Orthanc anzuklopfen und ihn um eine Pfeife zu bitten. Wir müssen also eine Pfeife zu zweit rauchen, wie es sich unter Freunden notfalls gehört.« »Moment«, sagte Pippin. Er steckte die Hand unter den Kragen seiner Jacke und holte einen kleinen, weichen Beutel an einer Schnur heraus. »Ich trage unter der Kleidung immer ein, zwei Kleinode mit mir herum, die mir mindestens so teuer sind wie anderen ihre Zauberringe. Hier ist eines. Meine alte Holzpfeife. Und hier ist noch eines. Eine ungebrauchte. Den ganzen Weg habe ich sie mitgeschleppt, ich weiß auch nicht warum. Ich hatte nie im Ernst erwartet, unterwegs irgendwo Pfeifenkraut zu bekommen, wenn meines ausginge. Aber nun erweist sie sich doch noch als nützlich. Er hielt eine kleine Pfeife mit breitem, flachem Kopf hoch und reichte sie Gimli. »Sind wir damit quitt?« sagte er. »Quitt?« rief Gimli. »O, du edelmütiger Hobbit! Nun stehe ich tief bei dir in der Schuld.« »Also dann gehe ich wieder ins Freie, um nach dem Wind und dem Himmel zu sehen,« sagte Legolas. »Wir kommen mit,« sagte Aragorn. Sie gingen hinaus und setzten sich auf die Steinhaufen vor dem Tor. Sie konnten nun weit ins Tal hinaussehen. Der Nebel hob sich und wurde vom Wind weggeweht. »Machen wir es uns hier ein Weilchen bequem,« sagte Aragorn. »Am Rand einer Katastrophe, wie Gandalf sagt, setzen wir uns hin und schwätzen, während er anderswo zu tun hat. Ich bin müde wie selten zuvor.« Er zog den grauen Mantel fest um den Leib, der sein Panzerhemd verbarg, und streckte die langen Beine von sich. Dann lehnte er sich zurück und blies einen dünnen Rauchstrahl durch die Lippen. »Schau an«, sagte Pippin, »Streicher, der Waldläufer, ist wieder da.« »Der war nie fort«, sagte Aragorn. »Ich bin Streicher und auch Dunadan und gehöre sowohl nach Gondor wie in den Norden.« Und die Sonne zwischen weißen Wolken hoch im Westen schien schräg ins Tal hinein. Legolas lag still, schaute ohne zu blinzeln zur Sonne und zum Himmel auf und sang leise vor sich hin. Endlich setzte er sich auf. »Nun fangt schon an«, sagte er. »Die Zeit verstreicht und der Nebel verfliegt oder verflöge, würdet ihr Sonderlinge euch nicht in Rauchschwaden hüllen. Wie wär's mit der Geschichte?« »Na, meine Geschichte fängt damit an, dass ich aufwache und feststelle, ich liege fest verschnürt in einem Orklager«, sagte Pippin. »Lasst mich mal überlegen, den wievielten haben wir heute?« »Den 5. März nach dem auenländischen Kalender«, sagte Aragorn. Pippin zählte an den Fingern ab. »Erst vor 9 Tagen«, sagte er. »Es kommt mir vor, als ob es ein Jahr her wäre. Jedenfalls, obwohl die Hälfte wie ein böser Traum war, schätze ich, dass es 3 ganz abscheuliche Tage waren, die dann folgten. Mary soll mich verbessern, wenn ich etwas Wichtiges vergesse. Die Einzelheiten will ich mir ersparen. Die Peitschenhiebe, den Dreck und Gestank und all sowas. Daran mag ich mich nicht erinnern.« Und dann stürzte er sich in einen Bericht über Boromirs letztes Gefecht und den Eilmarsch der Orks von den Emin Muil bis zum Waldrand. Die anderen nickten, wenn er zu den Einzelheiten kam, die sie richtig erraten hatten. »Hier habe ich ein paar Kostbarkeiten, die euch abhanden gekommen sind«, sagte Aragorn. »Ihr werdet euch freuen, sie wiederzusehen.« Er lockerte den Gürtel unter seinem Mantel und zog die beiden Messer in ihren Scheiden heraus. »Ach«, sagte Merry, »ich hätte nie geglaubt, dass wir die wiederbekommen. Mit meinem habe ich ein paar Orks verstümmelt, aber dann hat Ugluk sie uns abgenommen. Hat der ein Gesicht geschnitten, als er die Dinger sah? Zuerst habe ich gedacht, er ersticht mich gleich, aber er hat sie weggeschmissen, als ob sie ihm die Finger versenkten.« »Und hier ist auch deine Spange, Pippin«, sagte Aragorn. »Ich habe sie gut verwahrt, denn auch sie ist sehr kostbar.« »Ich weiß«, sagte Pippin, »ich habe mich nicht gern davon getrennt, aber was hätte ich sonst machen sollen?« »Nicht sonst«, sagte Aragorn. »Wer nicht zur Not einen Schatz wegwerfen kann, ist ein armer Teufel. Du hast das Richtige getan.« »Wie du dir die Fesseln an den Händen durchgeschnitten hast, das war saubere Arbeit«, sagte Gimli. »Das Glück war auf deiner Seite. Aber als sich die Chance bot, hast du mit beiden Händen zugegriffen, sozusagen.« »Und dann habt ihr uns ein schönes Rätsel aufgegeben«, sagte Legolas. »Ich fragte mich schon, ob euch wohl Flügel gewachsen seien.« »Leider nicht«, sagte Pippin. »Aber ihr wusstet ja noch nichts von Grischnach.« Ihn schauderte, und er sagte nichts mehr. Den Bericht über die letzten grässlichen Augenblicke überließ er Merry. Die grapschenden Hände, der heiße Atem, die entsetzliche Kraft in Grischnachs behaarten Armen. All dies über die Orks von Barad-dûr oder Lugburs, wie sie es nennen, macht mir Sorge, sagte Aragorn. Der dunkle Herrscher wusste schon zu viel, und seine Diener ebenfalls. Und offenbar hat Grishnach nach dem Streit mit den Isengardern eine Nachricht über den Fluss geschickt. Das rote Auge wird nun auf Isengard blicken. Aber Saruman steckt jetzt jedenfalls in einer Patsche, in die er sich selbst hineinlaviert hat. Ja, welche Seite auch gewinnt, für ihn sieht es schlecht aus, sagte Merry. Von dem Moment an, als seine Orks Rohan betraten, ist ihm alles schiefgegangen. »Wir haben den alten Schuft kurz gesehen«, schien Gandalf jedenfalls zu meinen, sagte Gimli, »am Waldrand.« »Wann war das?«, sagte Pippin. »Vor 5 Nächten«, sagte Aragorn. »Lass mich mal überlegen«, sagte Merry. »Vor 5 Nächten. Da kommen wir jetzt zu dem Teil der Geschichte, von dem ihr noch nichts wisst. An dem Vormittag nach der Schlacht haben wir Baumbart getroffen. Und in der Nacht darauf waren wir in Quellhall, einem seiner Endhäuser. Am nächsten Morgen sind wir zum Endting gegangen, so nennen die Ents ihre Versammlungen, und das war das Komischste, was ich je gesehen habe. Es dauerte den ganzen Tag und den nächsten, und wir verbrachten die Nächte bei einem Ent namens Flinkbaum. Und dann, am Spätnachmittag des 3. Tages, gerieten die Ents plötzlich außer Rand und Band. Es war unglaublich. Im Wald hatte eine Spannung in der Luft gelegen, als ob sich ein Gewitter in ihm zusammenbraute. Und dann auf einmal brach es los. Ich wollte, ihr hättet ihr Kampflied hören können, als sie losmarschierten. Wenn Saruman es gehört hätte, wäre er jetzt 100 Meilen weit weg von hier. Und wenn er auf den eigenen 2 Beinen hätte wegrennen müssen, sagte Pippin. Nach Isengard, am Tor gescharrt und sei's so hart wie Stein, den Felsenwall mit Hörnerschall und Trommelschlag reißt ein. Es ging noch lange so weiter. Zum großen Teil war es ein Lied ohne Worte, wie eine Musik von Hörnern und Trommeln. Es war sehr aufpeitschend. Trotzdem dachte ich, es sei nur Marschmusik und nichts weiter, bis wir hierher kamen. Jetzt weiß ich's besser. Wir kamen über den letzten Bergkamm hinunter ins Nan-Kurunir nach Einbruch der Nacht, setzte Merry die Erzählung fort. Da hatte ich zum ersten Mal den Eindruck, dass der Wald selbst hinter uns hermarschiert. Ich dachte erst, ich träume einen Endtraum. Aber Pippin hatte es auch bemerkt. Wir haben beide Angst gehabt. Näheres erfuhren wir dann später. Es waren die Huorns. So nennen die Ents sie in ihrer Kurzsprache. Baumbart redet nicht gern über sie. Aber ich denke, es sind Ents, die fast so wie Bäume geworden sind, wenigstens dem Aussehen nach. Sie stehen irgendwo im Wald oder am Waldrand, still und stumm, und passen unablässig auf die Bäume auf. Aber tief in den dunkelsten Tälern gibt es, glaube ich, Hunderte und Aberhunderte von ihnen. Riesenkräfte stecken in ihnen, und sie scheinen sich in einer Art Schatten hüllen zu können. Es ist schwer zu sehen, wie sie sich bewegen. Du stehst still und schaust vielleicht nach dem Wetter oder hörst zu, wie der Wind rauscht, und auf einmal steht ein Wald von großen, umhertappenden Bäumen rings um dich herum. Sie haben noch Stimmen, und mit den Ents können sie reden. Und darum heißen sie Huorns, sagt Baumbart. Aber sie sind wild und eigensinnig geworden. Gefährliche Burschen. Ich möchte lieber keinem begegnen, wenn kein echter Ent dabei wäre und aufpasst. Zu Anfang der Nacht krochen wir durch eine lange Schlucht ins obere Ende des Zauberertals hinunter. Die Ents mit all ihren rauschenden Huorns hinterdrein. Natürlich konnten wir sie nicht sehen, aber es war alles ein einziges Geknarr und Geknirsch. Die Nacht war sehr dunkel und wolkig. Sobald sie aus den Bergen heraus waren, gingen sie sehr schnell. Es hörte sich an wie Sturmgebraus. Der Mond kam nicht hinter den Wolken vor, und bald nach Mitternacht stand ein hoher Wald um den Nordwall von Isengard. Von den Feinden war nichts zu sehen, auch kein Wachtposten rief uns an. Aus einem Fenster hoch im Turm schimmerte Licht. Das war alles. Baumbart und einige andere Ents schlichen weiter bis in Sichtweite des großen Tors. Pippin und ich waren mit dabei. Wir saßen auf Baumbarts Schultern. Und ich spürte die fiebernde Spannung, unter der er stand. Aber selbst wenn sie aufgebracht sind, können Ents sehr bedachtsam und geduldig sein. Sie standen still wie Bildsäulen. abgesehen davon, dass sie atmeten und horchten. Dann brach auf einmal ein Mordsgetöse los. Trompeten wurden geblasen, und von allen Teilen des Ringwalls kam Antwort. Wir dachten, sie hätten uns entdeckt, und gleich käme es zur Schlacht. Aber nichts dergleichen. Sarumans ganzes Heer marschierte ab. Ich weiß nicht viel über diesen Krieg und die Reiter von Rohan, aber anscheinend hatte Saruman vor, den König und sein ganzes Volk mit einem einzigen Vernichtungsschlag zu beseitigen. Isengard wurde entblößt. Ich sah die Feinde vorüberziehen. Endlose Marschkolonnen der Orks, darunter manche Trupps, die auf großen Wölfen ritten. Auch Bataillone von Menschen waren dabei, viele von ihnen trugen Fackeln, und ich konnte ihre Gesichter erkennen. Die meisten sahen ganz normal aus, ziemlich groß und dunkelhaarig, grimmige Burschen, aber nicht besonders bösartig. Aber es gab auch andere, die gefielen mir weniger. Groß wie Menschen, fahlgelbe Haut, schielend und schlitzäugig. Sie haben mich gleich an diesen Südländer in Bre erinnert, wisst ihr noch? Nur war der nicht so offensichtlich orkähnlich wie die meisten von diesen. »An den habe ich auch schon gedacht«, sagte Aragorn. »In Helms Klamm mussten wir mit vielen solchen Halborks fertig werden. Jetzt scheint mir klar, dass dieser Südländer ein Spitzel Sarumans war. Ob er aber auch für die schwarzen Reiter spionierte oder nur für Saruman, das weiß ich nicht. Bei solchem Gesindel ist immer schwer zu sagen, ob sie miteinander im Bunde sind oder einer den anderen betrügt. Jedenfalls, alle zusammengenommen müssen es mindestens 10.000 Mann gewesen sein«, sagte Merry. »Es dauerte eine Stunde, bis sie alle durchs Tor herausgekommen waren. Ein Teil ging die Straße zu den Furten hinunter, andere bogen nach Osten ab. Etwa eine Meile von hier hat man eine Brücke über den Fluss gebaut, wo er in einer sehr tiefen Rinne fließt. Ihr könntet sie sehen, wenn ihr aufstehen würdet. Alle haben gesungen, was die rauen Kehlen hergaben, haben gejohlt und einen fürchterlichen Krawall gemacht. Ich fand, für Rohan sah es ganz trüb aus. Aber Baumbart hat sich nicht gerührt. »Mir geht es heute Nacht nur um Isengard, um Fels und Stein«, hat er gesagt. Trotzdem, obwohl ich nicht sehen konnte, was im Dunkeln geschah, glaube ich, dass die Huons nach Süden abmarschiert sind, sobald das Tor wieder geschlossen war. Ihnen ging es um die Orks, nehme ich an. Am Morgen müssen sie schon weit unten im Tal gewesen sein. Jedenfalls lag dort ein Schatten, durch den man nicht hindurchsehen konnte. Als das Heer fort war, kamen wir zum Zuge. Baumbart setzte uns ab, ging ans Tor, begann an die Türen zu hämmern und nach Saruman zu rufen. Er bekam keine Antwort, abgesehen von den Steinen und Pfeilen, die vom Wall herabflogen. Aber Pfeile richten nichts aus gegen Ents. Sie pieksen sie nur wie Fliegenstiche und machen sie wütend. Ein Ent kann mit Orkpfeilen gespickt sein wie ein Nadelkissen, ohne ernstlich Schaden zu nehmen. Giftpfeile wirken bei ihnen auch nicht. Und ihre Haut scheint sehr dick zu sein und härter als Baumrinde. Es braucht schon einen sehr starken Axthieb, um sie gefährlich zu verwunden. Äxte mögen sie gar nicht. Aber eine größere Anzahl Axtkämpfer müsste auf einen Ent kommen. Wer einmal auf einen Ent loshackt, bekommt keine Gelegenheit mehr zum zweiten Hieb. Der Schlag einer Entfaust zerknüllt Eisen wie dünnes Blech. Als Baumbart ein paar Pfeile in der Haut stecken hatte, begann er warm zu werden, richtig hastig, wie er sagen würde. Er dröhnte einmal mächtig, hum, hum, und ein Dutzend andere Ents kamen ihm zu Hilfe. Ein wütender Ent ist zum Fürchten. Ihre Finger und Zehen wachsen am Stein einfach fest und reißen ihn auf wie eine Brotkruste. Es war, als sähe man das Werk, das große Baumwurzeln in 100 Jahren verrichten, in wenigen Sekunden zusammengedrängt. Sie stießen, zerrten, hämmerten, rissen und rüttelten und rums, wums, krach, knacks. Nach 5 Minuten lag dieses riesige Tor hier in Trümmern. Und manche wühlten sich schon in den Wall hinein, wie Kaninchen in eine Sandgrube. Ich weiß nicht, was Saruman sich gedacht hat, was los war, aber jedenfalls wusste er nicht, wie er damit fertig werden sollte. Es kann natürlich sein, dass er als Zauberer in letzter Zeit nachgelassen hat. Aber ich glaube, er hat nicht viel Courage. Er hat einfach nicht den Schneid, sich in einer schwierigen Lage allein zu behaupten, ohne all seine Sklaven und Maschinen und all das Zeug, wenn ihr mich recht versteht. Nicht zu vergleichen mit unserem alten Gandalf. Ich frage mich, ob sein Ansehen nicht auch vorher schon hauptsächlich darauf beruhte, dass er so pfiffig gewesen war, sich in Isengard niederzulassen. »Nein«, sagte Aragorn, »früher stand er zu Recht in hohem Ansehen. Sein Wissen war gründlich, sein Verstand scharf und seine Hände waren wunderbar geschickt. Er konnte die Gedanken anderer Leute lenken, bei den Weisen durch Überredung, bei den kleineren Geistern durch Einschüchterung. Diese Macht hat er sicherlich noch immer. Selbst heute, nach seiner Niederlage, gibt es nicht viele in Mittelerde, denen ich zutraue, dass sie ihm standhalten könnten, wenn sie allein mit ihm reden müssten. Gandalf, Elrond und Galadriel vielleicht, jetzt, wo seine Schuftigkeit offen zutage liegt, aber sehr wenige sonst. Auf die Ents ist Verlass, sagte Pippin. Einmal scheint er sie umgarnt zu haben, aber dann nie wieder. Jedenfalls hat er sie nicht verstanden. Und sein großer Fehler war, dass er mit ihnen nicht gerechnet hatte. Was er gegen sie tun könnte, dafür hatte er keinen Plan. Und als sie nun ans Werk gingen, blieb ihm keine Zeit mehr, einen zu machen. Sobald wir zugepackt hatten, kamen die wenigen Ratten, die noch in Isengard waren, aus allen Löchern, die die Ents gerissen hatten. Die Menschen wurden laufen gelassen, nachdem die Ents sie verhört hatten. Nur 2-3 Dutzend auf dieser Seite. Von den Orks, egal welcher Größe, sind wohl nicht viele entkommen. An den Huarns kam keiner vorbei. Von denen stand immer noch ein dichter Wald rings um Isengard, trotz der vielen, die ins Tal hinuntergegangen waren.